tausend zierliche Gefäße, eins betaut mit tausend Tränen, goldene Ringe, Sporen, Schwerter sind in unserem Schatz. Wie Kleinod und Juwelen wissen wir in unseren Höhlen, keiner kann den Reichtum zählen, denn er ist zu krass. Schüttelt eure goldenen Ketten mit Smaragden und Rubinen und die blanken, sauren Spangen, Blitz und Klang zugleich. Ein süßer Reiz der Mitternächte, stiller Kreis geheimer Mächte, Wollust rätselhafter Spiele, wir nur kennen euch. In so in Lieb und hoher Wollust sind wir immer da versunken, seit der wilde, trübe Funken jener Welt erlosch. Seit der Hügel sich geschlossen und der Scheiterhaufen spürte und dem ängstigen Gemüte das Gehirn zerfloss. Kinder der Vergangenheit in hellen, aufgeraumen Zeiten mit Gestirnen sterben, Kleister strange zusammengestellt. Holde Frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise sitzen hier in einem Kreise in der alten Welt. Aus den feuchten Abgrundsbetten, aus den Gräbern und Ruinen kommen die toten Freaks und rappen cool und kreidebleich. Yeah. Doch die Menschen wissen, unsere künftigen Genossen, dass bei allen ihren Freuden wir geschäftig sind. Ja, jauchzen würden sie verscheiden, gern das gleiche da sein müssen. Oh, die Zeit ist bald verflossen, komme doch geschwind. Ernt den Sinn des Todes fassen. Und das Wort des Lebens finden. Ernt den Sinn des Todes fassen. Und das Wort des Lebens finden. Und deine Macht muss bald verschwinden. Dein erbohrtes Licht verblassen. Deine Macht muss bald verschwinden, dein erborgtes Licht verblassen, werden dich schon an uns binden, Erdgeist, deine Zeit ist um.